Ja, eigentlich diese Frage hat nicht direkt zu tun mit dem, was wir gerade besprechen, aber ich werde trotzdem ein bisschen zusammenfassen, nur ein paar Worte. Also Buddha Natur ist nichts anderes als Tathagata Garbha, Matrix von Tathagata. Das heißt, diese Samen von Buddha in allen Wesen. Alle Wesen, wenn der Buddha zur Erleuchtung kam, so wird in Vinaya berichtet, nicht nur im Mahayana-Konzept. Der Buddha sah alle Wesen in Form von Lotusblumen, die tief in Schlamm versunken sind. Einige von uns schon kommen fast zur Ebene, nach oben. Aber die meisten von uns sind vollkommen in Schlamm versunken, indem der Buddha sah, dass es einige von uns noch nach oben schon und Knospen schon nach oben kommen, hat er sich entschieden, uns zu lehren. So, diese Buddha-Natur ist nichts anderes als Samen, als Same von Reinheit, das eigentlich in sich der einigen Schulen von Mahayana, nicht alle Schulen von Mahayana, aber eigentlich man findet bisschen Ähnliches auch in Anguttara Nikaya, auch in Majjhima Nikaya. Der Buddha, eigentlich dieser nirvanische Geist, der sich nicht bewegt und der eigentlich Grundlage ist von alles, was wir erleben. Was wir erleben, ist alles Geist, das sich bewegt. Und dieser Geist, das sich bewegt, hat eine Grundlage in dem Geist, das sich gar nicht bewegt. Und dieser Geist, das sich gar nicht bewegt und eigentlich ist Zeuge von der Bewegung, ist diese Buddha-Natur. Diese Buddha-Natur dann ist eigentlich nichts anderes als die Soheit aller Dinge, das sich im Zustand von Samsara befindet. Die Soheit aller Dinge ist die Wahrheit aller Dinge. Und diese Wahrheit aller Dinge hat schon Samen im Geist von allen Wesen in Form von dieser Tathagata Garbha. Tathagata Garbha ist eigentlich Buddha-Geist im Zustand von Fesseln. Und Buddha-Geist ist nichts anderes als eigentlich Soheit. Und Buddha ist einer, der in Soheit kommt, in Soheit geht. Und diese Soheit eigentlich ist ein Kapazität, hat in potenzieller Form existiert in allen Wesen. Und diese Lehre ist sehr, sehr nützlich für uns Buddhisten, indem, wenn wir Buddha Natur in den anderen sehen, kennen wir nicht den anderen schäden und werden wir andere respektieren. Das erklärt am besten Lotus Sutra. Der Buddha hat immer so geübt in früheren Leben. er, obwohl er von vielen beschimpft wurde oder viele haben ihm Leiden angetan, er sah alle andere in Form schon von Buddha. Deswegen, das ist der nach der Lehre von Mahayana, von einigen Schulen, nicht alle Schulen akzeptieren oder lehren diese Buddha-Natur. Aber die meisten schon. Das ist eigentlich sehr, sehr nützlich. Warum kann man ein Weiser kann sich nicht ärgern, weil er sieht Buddha in den anderen. Warum der Weise kann nicht an andere anhaften, indem er sieht Buddha in den anderen. Es ist sehr nützlich, diese Lehre für buddhistische Praxis. Und einige Schulen, zum Beispiel Zen, ist vollkommen basiert auf dieser Lehre. Die Erleuchtung eigentlich ist nichts anderes als Realisierung von diesem Potenzial, das mal realisiert. Man sieht nicht mehr ein wahres Subjekt und wahres Objekt. Und das ist die wahre Realität. Das ist die Soheit. Woraus besteht das Atem? Was bleibt davon übrig, wenn ich ausgeatmet habe? Oder ist dies Übrigbleibende nur in meiner Vorstellung? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist kein Zufall, dass Atem in den indischen Sprachen, ich heißt Atman. Und Atman ist eigentlich mit dem Wurzel Atem auch verbunden. In der Vorstellung von den Griechen auch, man spricht von Seele im Sinne von Hauch. Auch in Hebräisch, ich glaube. Also auf jeden Fall, dieser Hauch hat zu tun mit Vorstellung von einem wahren Ich. Jetzt, ich habe schon erwähnt, dass es gibt grobe Atmung. Grobe Atmung kommt in den Körper hinein durch Nasenlöcher. Aber die Schriften, so zum Beispiel Abhidharma Kosha oder Yogacara Bhumi Shastra und die ganze chinesische und tibetanische Meditation über Atmung ist damit verbunden. Es gibt außer dem groben Atmen, das in den Körper hineingeht durch Nase, es gibt feine Atmung. Und diese feine Atmung, so wird gesagt, geht in den Körper hinein durch jede Por in Haut. Eigentlich jede Zelle von unserem Körper beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Heutzutage unsere Wissenschaft, ich habe selbst gesehen, jemand hat mir Film gezeigt, heute sind die Menschen so schlau, dass sie können Mikroskop, elektronische Mikroskop in Körper wandeln lassen und sie sehen dann, wie einzelne Zellen atmen ein und aus. Jede Zelle von unserem Körper atmet ein und aus. Und diese feine Einatmung und Ausatmung durch Haut sieht man eigentlich, wenn man sehr gute Konzentration hat, sieht man eigentlich in dem Stadium von wo Einatmen schon zu Ende ist, Ausatmen ist noch nicht da. Das heißt im Yoga Kumbhaka, Anhalten von Atmung. In der Tradition von Yoga, vielleicht einige von uns, ich habe selbst ein bisschen gelernt, übt man Pranayama, indem man versucht, mit Wille diese Zwischenpausen zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und einmal Einatmen zu verlängern. In der buddhistischen Tradition macht man das nicht durch Wille, man macht das durch Konzentration und durch Achtsamkeit. Dann natürlich, wenn man Aufmerksamkeit auf diese Zwischenphase zwischen Einatmen und Ausatmen Aufmerksamkeit lenkt, was geschieht, dann diese Einatmung und Ausatmung, dieser pranische Körper, feinere Körper, wird dann, man kann davon Erfahrung haben. Dann Körper wird in Licht und man sieht eigentlich, wie es atmet ein und atmet aus. Das ist dann pranische Körpererfahrung. Wenn Sie nach in China in der Tiantai-Tradition, Meister Zhiyi, vielleicht unser Freund Tai hat gelernt, dann wird sogar gelehrt, wie man durch diese Konzentration an Zwischenatmung allmählich sogar die Meridianen sehen kann und die und so weiter. Die sind auch mit Prana verbunden. Also die Atmung ist immer da. Nur es wird feinere Atmung. Ohne Atmung ist kein Leben. Nur wenn der Geist und Hitze und die Lebensfakultät aus dem Körper rausgeht, dann bleiben wir wie ein Stück Holz, sagen dies und das, und diese sogar die feinere Atmung dann geht zu Ende. Aber solange noch Wärme im Körper ist, Geist und Lebensfakultät, immer die Atmung ist da. Obwohl es wird so fein, dass normalerweise wir merken es nicht. Noch zwei Fragen. Was ist Geist? Deutsch ist Deutsch. Pali, Sanskrit ist Pali, Sanskrit. Man kann nicht die deutsche Worte einfach auf andere Sprache genau übertragen. Das geht einfach nicht. Wie kann demzufolge geistige Behinderung erklärt werden? Wie kann zufolge geistige Behinderung erklärt werden? Eigentlich in der Pali- oder Sanskrit-Sprache gibt es viele, viele Wörter für Geist oder für Bewusstsein. Indem wir uns im Westen meistens mit den äußeren Dingen beschäftigt haben, mit Wissenschaft, indische Gelehrte haben sich mit Geist beschäftigt und haben so feinere Analyse von Geist gemacht, nicht nur im Buddhismus, auch im Hinduismus, dass es diese ganze westliche Psychologie uns nur lächerlich verglichen mit diesem Kenntnis, weil es Kenntnis von den Yogis, die tiefe Samadhi geübt haben, nicht basiert auf irgendwelchen Instrumenten. Eigentlich die Sinnen, alles, alle unsere Erfahrungen sind in Geist basiert. Ohne Geist nichts erscheint. Geist ist der Vorgänger von alles, was wir erleben. Und alles, was wir erleben, ist eigentlich im Geist erhalten. Und wenn die Sinnen dann behindert werden, dann die entsprechende Bewusstsein, Sinnenbewusstsein wird auch behindert. Wenn die nach der indischen Philosophie, wir sehen nicht durch die Augen, wir sehen nur durch Sensitivität in den Augen. Diese Sensitivität in den Augen, eigentlich in Meditation kann man erleben, das ist nicht so schwer. Wir spüren nicht durch Körper, sondern durch Sensitivität in dem Körper, die in sich befindet, in allen Kalapas, allen Molekülen von dem Körper. Wenn diese gehindert werden, dann auch wird natürlich das Bewusstsein gehindert. Ich weiß nicht, ob es genau die Frage ist, aber ich vermute, es ist so, weil was geistige Behinderung genau gemeint wird, so wie sprachliche Behinderung, wovon kommt Sprache? Wenn Sie meditieren, analytische Meditation, so wie es in der Abhidharma-Tradition gelernt wird, in der ich geschult wurde, dann können Sie sehen, die Kalapas, die Erde-Element in den Kalapas, das sich in Hals befinden, mit Erde-Element in Geist erzeugten Kalapas, die reiben sich, so wird Sprache erzeugt. Wenn diese Sensitivität behindert wird, dann geschieht es eben nicht oder geschieht es auf nicht so, wie es wie wir es möchten und so weiter. Und es gibt so viele Sorten von Geistbehinderung, dass wir müssen einzelne Fälle dann untersuchen. Das lässt sich nicht so verallgemeinen. Und was, noch letzte Frage, bevor wir rezitieren. Nach dem Essen geht die Konzentration sehr stark weg. Dann bitte, bitte achtsam essen und ein bisschen weniger. Und ich fühle mich sehr müde. Das geschieht sehr oft natürlich. Nach dem Essen, man wird sich ausruhen. In der indischen Medizin gibt es ein Sprichwort. Wenn man nach dem Essen schläft, wird man dick wie ein Sau. Wenn man nach dem Essen läuft, wird man ist dieses Skelett ist auf dem Rücken. Und wenn dann man nach dem Essen achtsam die Gehmeditation übt, dann wird man 100 Jahre lang leben können. Nach dem Essen, das Beste, was man machen kann, ist dann die achtsame Gehmeditation üben. Dadurch wird durch diesen Wechsel von Körperstellung, Iriapata, diese Müdigkeit nach dem Essen vermieden. Dann natürlich auch zu Kontrolle der Sinnen, Entfaltung der Sinnen in der Yoga-Tradition, nicht nur im Buddhismus, auch in Hindu-Yoga, gehört Essen-Yoga und Schlaf-Yoga. Was heißt Essen-Yoga? Essen-Yoga heißt Bhojane Matanyu, Wissen, diese richtige Maß in Essen. Wenn man weiß, richtige Maß in Essen, dann wird man dann das, diese Tendenz vermeiden können. Und außerdem auch gehört nach der indischen Medizin, die meisten Krankheiten kommen von nicht Panya, Pragya Aparada. Was heißt Pragya Aparada? Die nicht Verständnis von dem, was für uns, was wir essen, für uns gut ist und was nicht gut ist, was uns müde macht und was uns nicht müde macht. All das ist genau in den Ayurveda-Büchern geschrieben, welche Essen hat Tendenz zu Kapha, zu Schwere, welche Essen hat Tendenz für Leichtigkeit und so weiter. Ist Schlafen sinnvoll oder ist körperliche Aktivität sinnvoll oder ist es besser, nur den körperlichen Zustand zu beobachten? Meistens, wenn man sehr, sehr müde, matt ist, der Geist nicht sensitiv ist, wird man wohl nicht mit Achtsamkeit körperlichen Zustand betrachten können. Deswegen habe ich dieses Sprichwort gesagt, beste Politik ist wahrscheinlich nach dem Essen achtsam Gehmeditation üben. Und wenn trotzdem diese Müdigkeit, Mattheit fortsetzt, dann sich ein bisschen ausruhen und danach dann Meditation üben. Es, besonders im Sommer, wenn die Zeit, wenn es heiß wird, ist natürlich nicht so leicht, diese Tendenz zu Mattheit, Müdigkeit zu überwinden. Dann sich einfach ruhen eine Weile, wenn es nicht geht, den Geist wach zu behalten und danach nicht lange. Man meistens braucht nur kurze Zeit, 20 Minuten oder 15 Minuten, sie ruhen, nicht voll schlafen, voll tagsüber schlafen, nach den Yoga-Regeln ist sehr, sehr schädlich. Aber sich ruhen, achtsam, ist okay. Und dann nach Ruhen, Gehmeditation. Das ist beste Politik. Und wie ich gesagt habe, zur Entfaltung der Sinnen gehört, dann richtigen Maß im Essen zu wissen und richtigen Maß beim Schlafen. Wenn man das kann, Meditation wird immer leichter. Das gehört zur Entfaltung der Sinnen, zu Indriya Samvara, Disziplin der Sinnen. Disziplin, ein ungetrennbarer Teil von Disziplin der Sinnen, ist richtigen Maß beim Essen und richtigen Maß beim Schlafen. Und diese richtigen Maß Natürlich ist anderes bei anderen Individuen, aber indem man Meditation übt und mehr Achtsamkeit hat, dann wird man viel schneller wissen können, was eigentlich richtige Maß ist, weil der Körper und Geist werden durch Konzentration, Meditation immer sensitiver. Dann wir lernen dadurch, dass wir Fehler machen, wenn wir viel Meditation üben und haben viel gegessen oder die Sachen gegessen, die uns nicht wohl tut, wir werden es sehr, sehr schnell wissen können. Ich zum Beispiel, als ich hier kam, habe ich vorgestern, als ich hier kam, ich habe Mittag nicht viel gegessen, ich hatte Hunger, dann habe ich esse besonders gern Käse, habe ich viel Käse gegessen mit Butter, danach fühlte ich mich schrecklich und war sehr müde. Man spürt das, was gut ist, was man essen, was schweres Essen soll man vermeiden. Besonders wenn man Meditation übt, leichtes Essen und nicht zu viel. Und Schlaf auch, wenn man gut meditiert in dem Meditationszentrum, wird empfohlen, der Buddha empfiehlt, obwohl für die meisten von uns es ist schwer zu glauben, 4 Stunden von Schlaf. Die meisten von uns brauchen doppelt. Und es gibt Leute, die sogar mehr noch als doppelt. Aber wenn man meditiert, dann allmählich dieses Bedürfnis von Schlaf wird geringert. Eigentlich der Meditierende sollte nicht mehr als 6 Stunden schlafen. Oder noch besser 5 Stunden. 4 Stunden ist schwer. Da muss man schon sehr, sehr gute Konzentration haben und sehr, sehr wenig sprechen. Indem wir sprechen, dann denken wir mehr Unsinn und brauchen wir mehr Schlaf. Denken Sie immer daran, wer will schlafen. Nach der buddhistischen Lehre, der, wer viel schlafen möchte, das ist nichts anderes als die Kleshas, als die Triebungen von Gemüt und von dem Geist. Die wollen schlafen. Der klare Geist, der will nicht schlafen. Okay, dann jetzt rezitieren wir. Und erste Meditation Tag ist zu Ende. Machen Sie jetzt Entschluss, dass zweite Meditation Tag wird noch besser und dritte noch besser und so weiter.